ein Schild zerschellen. So rasch, wir fahren de Wut und braucht das beste Seelengut. Und braucht das beste Seelengut. Das Reich erweitern und christliche Schiffe soll zerscheiden. Christliche Schiffe soll zerscheiden. Reich im Wald und Christi Schiffe, Gott erschaffen.